Ja, man verfolgt hier natürlich ganz genau und auch in den anderen europäischen Hauptstädten, was da in London passiert. Denn es ist so, dass von der britischen Regierung einiges abhängen könnte in Sachen Lissabonner Vertrag, nämlich Reform der EU, könnte, wenn diese Regierung nicht durchhält bis zum Mai nächsten Jahres. Das ist der späteste Wahltermin, bei dem Premier Gordon Brown Wahlen zum britischen Unterhaus ausrufen kann. Das ist deswegen für Europa interessant, weil Großbritannien zwar schon den Lissabonner Vertrag ratifiziert hat, anders als etwa Irland oder Tschechien oder Polen oder auch Deutschland. Aber der Führer der Konservativen in Großbritannien, David Cameron, hat angekündigt mehrfach und zuletzt in dieser Woche, dass wenn seine Konservativen eine Wahl gewinnen, bevor der Lissabonner Vertrag komplett ratifiziert worden ist, also auch von den vier Staaten, die noch ausstehen, dass er dann ein Referendum in Großbritannien machen wird, ob Großbritannien überhaupt diesen Lissabonner Vertrag will, und wenn nicht, wird er die schon erfolgte Ratifizierung Großbritanniens für diesen Vertrag, das war schon im letzten Jahr, wieder zurückholen aus Brüssel. Das würde dann heißen, dass die Reform der EU in der gesamten EU nicht zustande kommt, wenn es denn so weit kommt. Deswegen verfolgt man das natürlich sehr interessiert. Geht denn das überhaupt, dass die britische Regierung, die ja den Vertrag von Lissabon unterschrieben hat, diese Unterschrift wieder zurückziehen kann? Es wäre etwas ganz Neues, das hat es noch nicht gegeben, aber es scheint auch keine Gründe zu geben, dass das nicht möglich sein sollte. Insofern wäre es wohl möglich. Wie steht es denn überhaupt um das Ratifizierungsverfahren des Lissabonner Vertrages? Ja, der nächste Schritt ist nun das voraussichtliche zweite Referendum in Irland. Dort hatte ja eine Mehrheit der Bevölkerung im letzten Jahr mit Nein gestimmt zum Lissabonner Vertrag. Aber die irische Regierung hat sich nach der Abgabe von Garantien durch die übrigen 26 EU-Staaten bereit erklärt, ein zweites Referendum anzusetzen, wahrscheinlich Anfang Oktober. Doch der entscheidende Termin jetzt ist erstmal der europäische Gipfel im Juni in diesem Monat. Denn bis dahin möchten die Iren schriftliche Garantien haben in bestimmten Punkten, Verteidigung, Abtreibung, Steuern, dass dort Europa den Iren nicht reinredet. Das wäre sowieso nicht passiert. Sie möchten darüber hinaus aber auch einen Passus festgehalten haben, dass Europa sozialer wird. Das ist etwas, was einige in Europa doch zum Schmunzeln bringt, weil die Iren bis vor der Wirtschaftskrise sehr wirtschaftsliberal und nicht immer so sozial dachten. Jetzt jedenfalls soll es festgehalten werden und, was etwas schwieriger ist, die Iren möchten das möglichst als Protokoll festgehalten haben, sodass es also Rechtskraft auch hat in Europa. Das wiederum möchten andere nicht, gerade beim Stichwort Soziales, haben die Briten ihre Bedenken, aber auch zum Beispiel die tschechische Regierung. Darüber wird jetzt im Augenblick verhandelt zwischen der irischen Regierung und den Regierungen der 26 übrigen Länder. Und man hofft, eine Einigung gefunden zu haben bis zum europäischen Gipfel am 19. und 20. Juni in Brüssel.